Zur Verurteilung der gemeinsamen Militärübung der USA und Südkoreas gegen die PVRK hielten die revolutionäre Karte Großbritanniens, Marxismus-Leninismus und die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft am 21. Oktober vor den Botschaften der USA und Südkoreas in London Massenkundgebungen ab.